René, guck mal hier, da ist eine E-Mail. Deine Urlaubsunterlagen für deinen Paris-Urlaub sind da. Stefan, du machst dich voll zum Affen. Mais alors, warum geht das nicht auf Französisch? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Mein Name ist Stefan und hier ist der Mann, ulala, der sich für die heutige Podcast-Folge qualifiziert hat. Hier ist der Mann aus Paris. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo und herzlich willkommen da draußen an die digitalen Empfangsgeräte. Heute zur Folge 144. Heute ist der 5. August 2024 und wie immer mit dabei, diesmal an die Strippe gebunden, der Marc. Hallo Marc. Hallo René. Bonjour. Hallo Stefan. René. René. Und Etienne. Etienne? So soll Etienne ich dich nennen? Etienne ist französisch für Stefan. Aha. Oh. Bien sûr. Bien sûr. Marc will noch unsere Leute, unsere Zuhörer begrüßen. Ja. Ja, bitte schon auf Französisch. Auf Französisch, ne, das kriegt's. Nein, das darf er machen, wie er will. Jedenfalls begrüße ich Sie da draußen ganz herzlich bei einer weiteren Ausgabe von Biete Unterhaltung, Suche Zuhörer. Leute, wir haben heute wieder so viel Sendung. Ja. Und los geht's. Hammer Gag, Marc. Hammer Gag, passend zur Sendung hast du einen Frosch im Hals, verstehst du? Frosch. Aber ich verstehe gar nicht. Was war denn hier? Alltagsrassismus. Also alle Franzosen Froschfresser wären. Das habe ich ja nicht gehört. ich verstehe gar nicht. Ich war noch gar nicht in Frankreich. Warum ist das jetzt schon so ein Riesenthema, als würde ich nirgendwo anders sein? Naja. Das muss dir doch gar nicht peinlich sein. Man genau. Kann auch gerne mal nach Frankreich fahren. So ist es. Erstmal auch von mir enchanté an alle Zuhörer. Und ja, wir müssen dazu sagen, heute mal an einem anderen Tag, weil René steht ja kurz vorm Urlaub und wir haben gehofft und gebangt, dass er dabei ist. Und dann und er ist doch er dabei. Dann leider doch wieder dabei. Ja. Was willst du genau. machen? Genau. Schade, Marc, wäre eine schöne Sendung gewesen. Ja, mit Sicherheit nicht. Mitnichten. Ich wollte das ganze Ding genau retten. Ich wollte, dass Folge 144 auch eine ganz normale Folge wird, die dann auch tatsächlich in den Äther hinausgeblasen wird. Ich werde den anderen Elefanten im Raum natürlich jetzt erstmal benennen. Das ist dieses unsägliche Geraffels um die Olympischen Spiele. Mhm. Und diesbezüglich kann ich nur erwähnen, der olympische Gedanke ist auch uns nicht fern. Frei übersetzt, so viel wie dabei sein ist gar nichts, gewinnwillig. Richtig. Na? Warte, ich mache mir kurz nebenbei die Eröffnung der Olympischen Spiele an, damit ich ein bisschen in Stimmung komme. Aber eher genau, wie steht es denn bei der Olympiade? Ich habe das Gefühl, wir haben sehr viele Medaillen. Nicht so viele. Wir sind auf also mein letzter Stand war, wir sind auf dem 10. Platz. Da haben wir jetzt um einen Platz verbessert, die vergangenen Tage. Ich glaube, die vergangenen 14 Tage, also die ganze Zeit waren wir wie auf dem 11., auf dem unrühmlichen. Und ich glaube, viel besser wird es auch nicht mehr. Aber ja, und ich bin sehr traurig, weil die deutschen Volleyballer verloren haben gegen Frankreich. Gegen die scheiß Franzacken, wie konnte das denn passieren? Jeder wenn ich möchte, dass du in Frankreich Sack. Urlaub bitte absagst. Das geht nicht. Aber nee, nochmal, wir sind wirklich schlecht. Ich hatte gedacht, wir sind richtig gut. Na, waren wir jemals gut? Also ich habe gerade einen Clip gesehen heute, da haben wir beim Reiten eine Goldmedaille gewonnen. Mhm. Der Jubel war, gestern. Als hätten wir, keine Ahnung, die komplette Olympiade gewonnen. Ja, also wir sind aktuell auf Platz 9. Ne? Von wie vielen Nationen hat die Welt so? Über 200 and counting. Es werden immer mehr. Das richtig. Ist so ein bisschen und wie viel? Mit den Sitzen im Bundestag. Ja. Vorsicht, Vorsicht, dünnes Eis. Politisch ja, gerade, ganz schwierig, ja. wie viele Nationen machen da mit bei der Olympiade? Keine Ahnung, alle, die sich qualifiziert haben, also nicht die Länder, sondern wer eben einen Sportler hat, der qualifiziert ist, der darf dann wohl dahin. Keine Ahnung. Also aktuell haben 64 Länder mindestens eine Medaille bekommen. 64 Länder machen mit? Nee, dann ist mindestens eine Medaille, also machen noch mehr mit auf jeden Fall. Ja, dann ist doch 9. Platz. Also ja, also Deutschland hat aktuell 15 Medaillen. Zum Vergleich Platz 1 für China 52 Medaillen. Ja. Also fünfmal so viel quasi. Nee, viermal so viel, Entschuldigung, Mathematik. So viel mit Röhne rumgehangen, der ja, alte richtig. Guter Übergang, mega Übergang, ja. So ist das. Und die USA haben schon 75 Medaillen, auch krass. Platz 2. Wie viele Sportarten gibt es denn da? Viele. Na, jede Menge. Habt ihr irgendwie spektakuläre Sportarten entdeckt? Nö. Volleyball ist, glaube ich, mit bei. Sehr spektakulär, oder? BMX-Radfahren. Ich guck da nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. BMX-Radfahren, habe ich gehört, ist bei. Also es gibt 45 Sportarten und Disziplinen bei diesen Olympischen Spielen. Zum Beispiel interessant fand ich 3x3 Basketball. Break ist ja auch so tanzmäßig, ne? Du meinst Breakdance? Ja, Break heißt das. Breakdance ist also zum ersten Mal olympische Disziplin. Und was du meinst, ist 3x3 Basketball ist dann quasi so Street Basketball, wo sie dann nur auf einem Korb spielen. Hm. Ja, okay. Ja, und natürlich gibt es wie jedes Jahr auch Diskussionen, wie immer, klar, Pferdesport und so weiter. Wird ja immer weniger, weil halt nicht so viele Pferde Olympia gucken. Deswegen wird das wahrscheinlich mal abgeschafft. Wir haben es neulich ja gehabt, auch das Holzpferd aus dem Karussell ist vakant. Heißt das jetzt Karussell oder sagt man nach wie vor Karussell? Karussell. Ja. Karussell ist eine wunderbare Überleitung zu der Tatsache, dass wohl in wenigen Tagen oder Wochen Neueröffnung des Spreeparks im Treptower Park. Mhm. Ja, also es wird dann nicht wieder so wie früher, klar, aber kann man sich was angucken, kann man rüberlaufen. Details dazu habe ich nicht. Okay. Ist der Spreepark wirklich am Treptower Park? Ist der nicht eher am Plenterwald? Ist das nicht ein nahtloser Übergang? Es ist in der Nähe, genau. Naja, der Treptower Park ist schon fast in der Innenstadt. Naja, ganz so nicht, aber nein. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gehört. Guter Tipp, Marc. Muss man mal schauen. Hey, sag mal, Jungs, was ist bei euch denn eigentlich so die letzten 2 Wochen so passiert? Weil ich muss diesen Ball ganz weit in euer Feld spielen, weil ich habe mir relativ wenige Notizen diesmal gemacht, nicht so wie bei der letzten Sendung, die ich dann inhaltlich fast alleine gefüllt habe mit meinem bewegten Leben. Aber diesmal ist nicht viel von meiner Seite aus dazu beizutragen. Also bitte springt in die Bresche. Gerne. Du hast vorhin schon eine geile Überleitung gemacht. Du hast sowas gesagt wie, ich habe zu viel Zeit mit René verbracht. Und stimmt sogar. Ja, wir hatten ein bisschen... Wir hatten ein Techtelmechtel. Wie sagt man? Pärchenzeit. Ja. Nicht Me-Time, sondern We-Time. Ja, genau, wir hatten We-Time. Ja, Löffelchen zusammen. Muss man ab und zu auch mal wieder üben, sonst verlernt man das, ist schon klar. So ist es. Wenn man sonst vernünftig einschlafen. Ich sag mal so, ich hab versucht natürlich ein sehr schönes Programm zusammenzustellen. Stefan hat mich und Vanessa im Süden von Berlin besucht. Und ja, oh mein, das war eine halbe Weltreise seit. nicht nur das, das ging ja dann auch damit weiter, weil ich wollte natürlich, dass Stefan dieses Erlebnis auch so schnell nicht vergisst. Genau, dass er nicht so schnell wiederkommt. Wir haben eine schöne Tour am Mauerweg lang gemacht. Ja, wunderschön. Ich musste ein paar Geocaches auffrischen, dass Stefan seine schönsten Ausgehschuhe und so anzieht, wusste meine ich meine neuen nicht. Schuhe? Ja, es war nicht angesagt, dass wir hier in Schlamm und Modder wandern. Tja, wer das eine will, muss das andere mögen. So richtig. Ist es. Nein, also wirklich toller Tag bei René und Vanessa. Am Mauerweg lang gelaufen, also am Rande von Berlin, ne? Marienfelde und Umland. René hat ja berichtet, die Mietergärten, wo er jetzt stolzer Besitzer eines Teils ist, die habe ich auch besucht. Habe mir das mal angeguckt vor Ort. Dann haben wir ihm gleich eine Gurke reingepfeffert, damit er auch mal so was Selbstgewachsenes essen kann. Hatte ich gleich Magenprobleme, weil kenne ich ja nicht. So saubere Naturgurke, ja. Vorsicht bei Gemüse vom Parzellanten. Richtig. Es war eine Schlangengurke übrigens, glaube ich. Ach ja? Was da rausgekommen? Ja, Hauptsache es war keine Gurkenschlange. Ich glaube, wir haben Schlangengurken angepflanzt. Okay. Ja, und dann natürlich super leckeres Abendbrot bei René mit Grillfleisch und Burger. Ja, Wetter war ja wie immer super unzuverlässig, ne? Eigentlich soll es ja schütten wie aus Eimern. Hat es ja dann. Ja, weswegen ich das Grillen nämlich eigentlich absagen wollte und auf Burger umschwingen wollte und nachher saß man dann doch auf dem Balkon. Ja, war doch gemütlich. Und haben noch einen netten YouTube-Abend gemacht, in dem wir so eine Berlin-Doku geguckt haben. Ach, das war YouTube? Ja. Man trifft sich heutzutage, auch, um gemeinsam in den Fernseher zu glotzen. Nein, es trifft sich nicht heutzutage. Das war so nebenbei, lief das halt. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn geguckt? Ach, was haben wir denn geguckt? Du sagst eine Berlin-Doku? Welche denn? Irgendeine Top 30 vom RBB. Ah ja. Und dann haben wir noch Dashcam-Videos geguckt. Genau. Ja, so meine macht man das halt. Früher hat man Wetten, das geguckt. Aha. Genau. Aha. Guck mal YouTube. Und so hat man nebenbei und da tauscht man sich ja dann noch aus. Der Stefan hat mir ja gebeichtet, dass er sehr viel bei diesen Dashcam-Videos auch lernt. Aha, ja, aber der Der hat nämlich gar keinen richtigen Führerschein, sondern der hat sich das alles bei den Dashcam-Videos angeeignet. Psst. So ist das. Ja. Nein, super spannend. Also Dashcam-Video ist ein echter Tipp, aber vielleicht kommen wir ja heute noch zu ein paar Film- und Serientipps. Mal gucken. Ja, dann will ich gleich mal mit, ich will nicht mit dem Serientipp starten, aber tatsächlich war heute und gestern mein Thema gewesen Planet der Affen. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass auf Disney Channel ein neuer rausgekommen ist und habe mir jetzt tatsächlich deshalb mal Teil 1, 2, 3, 4 und 5 von 1968 bis 1974 angeschaut. Ja. Und das ist schon eine andere Welt, so Filme aus dieser Zeit zu gucken. Anders gemacht. Schlecht gealtert. Ich sag mal so, wir können es heute besser, definitiv. Obwohl Planet der Affen Teil 1 von 1968 in der IMDb, also International Movie Database, ich glaube 7 oder 8 Punkte hat. Von 10. Was schon eine Top-Bewertung ist. Hauptdarsteller Charlton Heston hat wohl eine Menge rausgerissen. Kennst du den? Selbstverständlich. Ist er noch für was anderes bekannt? Ja. Hat viele, viele tolle Filme gemacht. Ich sage nur Der Omega-Mann, dann Soylent Grün, ich weiß nicht, ob das Ding anders hieß, und dann natürlich Ben-Hur und verschiedene andere Bibelfilme, Moses. Okay. Markt des wandelnde Filmlexikon. Muss man einfach sagen. Wirklich mal. Ja. Nee, also kann man mal machen. Ist schon sehr interessant, irgendwas zu gucken, was mehr als 50 Jahre her ist und schon in Farbe. Ja. Habe ich nie geguckt, ehrlich gesagt. Bei Ben-Hur, das ist ja, wie gesagt, ein recht alter Film. Ich weiß gar nicht, aus späte 60er, Anfang 70er. Keine Ahnung, wann der rauskam. Na, jedenfalls. 1959. Oh, doch, ja, hast du gerade geguckt. Hier googelt der Chef noch persönlich. Ja. Einer der dreien. Es ist ja irgendwann zum Sport geworden, sich Filme anzugucken und auf Filmfehler zu achten. Und auch in diesem Film gibt es wohl einige recht plakative. Aber für mich ist das Film von Filmfehlern nichts, weil wenn ich einen Film gucke, dann lasse ich mich da sofort reinsaugen und bin mittendrin statt nur dabei. Das heißt, mir fällt das dann gar nicht auf, wenn denn da in so einem Film wie Ben-Hur auf einmal jemand eine Brille trägt. Ja, was fällt uns schon auf? Ne? Da gibt es ja diesen interessanten Test auch, wo Leute Basketball spielen und dann soll man irgendwie die Dribbler zählen. Oder wie oft die eine Mannschaft im Besitz des Balls ist. Und nachdem du das 5 Minuten gemacht hast, wird gesagt, so, hast du denn den schwarzen Gorilla gesehen, der durchs Bild gelaufen ist? Genau. Und dann sagst du so, Klassiker. Hä, was für ein Gorilla? Ne? Und dann guckst du das Video nochmal an und dann denkst du, wie blind kann man sein? Von daher, ich finde die Filmfehler gar nicht so tragisch, weil in der Regel sieht man sie nicht. Aber man freut sich natürlich immer drüber, dass andere Menschen auch Fehler machen. Ja. Kann auch ein Hobby sein. Ja. Sowas zu finden. Die Unzulänglichkeiten seiner Mitmenschen zu beobachten. Was für ein Hobby. Ja, ich habe mich übrigens bei dem Andi beworben. Angemeldet, ja. Oh ja. Endlich. Sag mal so, ich weiß gar nicht, hätte ich schon erzählt, dass ich direkt bei der Anmeldung gesperrt wurde? Ja. Nee. Ja, okay. War das nicht so? Ja, dann habe ich es nicht hier erzählt. Wenn Marc es nicht weiß, wissen es unsere Zuhörer auch nicht. Oh, das heißt übrigens gar stimmt. nichts, dass ich es nicht mehr weiß. Also, na, das stimmt allerdings auch. Nein. Du bist ja schließlich der Älteste hier. Ich habe mich angemeldet und du musst ja wirklich, du gibst ja einfach, weil es die Plattform die benötigt, runter. Gibst du deine Straße, Hausnummer. Achso, ja. Und da dachte ich natürlich, dann gebe ich nicht meinen vollen Namen an und habe Nachnamen abgekürzt, was mich dann sofort in diese Sperrschleife reingesaugt hat und es hat eine Woche gedauert. Was hast du erwartet? Ja, weil du musst, da kam dann auch, heißen sie wirklich so? Und dann, natürlich heiße ich so. Jeder, natürlich heiße ich G-Punkt. Ja, natürlich, jeder nennt mich René G-Punkt. Noch nie gehört G-Punkt? Ja, ja und genau, aber ich bin mittlerweile drin, super interessant. Da läuft echt eine ganze Menge. Da war ich sehr überrascht und ist natürlich extrem regionaler, lokaler, kieziger Bezug. Und das finde ich dann natürlich super, ja. Also ich auch so für, wir hatten das Thema Kleinanzeigen gehabt, da bin ich tatsächlich auch schon was losgeworden. Das ging auch ratzfatz. War dann hast du was verkauft oder verschenkt? Ich habe was verkauft, aber es stimmt tatsächlich, es wird mega viel verschenkt. Und man muss sagen, das sind gar nicht mal so unnützliche Sachen, die da verschenkt werden. Ja. Nee, gute Plattform, gefällt mir. Also das ist. Freut mich. Ja. Also die Bedenken, die da hattest jetzt. Wenn du dich da registrierst, dann das ist doch nicht der eingetreten. Naja, ich wollte halt erstmal sehen, bevor ich mich da anmelde, wo mein Name dann überall auftauchen würde. Ne? Und interessant war auch in unserem Kiez war jemand, der hatte Zeug verkauft und der war offensichtlich ein Betrüger und der hat es geschafft, sich dort mit einem weiblichen Vornamen und einem Nachnamen anmelden zu können und bei mir machen sie so eine Welle. Tja. Ja. Naja. Also könnt, wenn ihr so Interesse an eurer Umgebung habt, dann lohnt sich das definitiv mal, da einen Blick reinzuwerfen. Mhm. Ja, guter Tipp. Und ist ja egal, wo man wohnt, möglich wahrscheinlich, ne? Deutschland. Ist so, ja, ist tatsächlich deutschlandweit, ja. Genau. Ja, ja. Sehr schön. Ja, ich kann noch was ergänzen. Und zwar an dem Tag, wo ich René besucht habe, war ja auch der Christopher Street Day in Berlin. Und das habe ich natürlich genutzt, bevor ich bei René war, auch mal in der Stadt zu gucken, was da so los ist. Und muss ich schon sagen, also schon mega, wenn du die ganzen Leute da siehst, die alle geschminkt, verkleidet und kostümiert sind. Macht schon was her in der Stadt. Aber natürlich voll, jede Menge Menschen. Der Nahverkehr ist zum Erbrechen, zum Erliegen gekommen. Und das Witzige war, auch als ich dann zurückgefahren bin von René nach Mitternacht, da war die Party gerade zu Ende und dann habe ich die ganzen Leute wieder mit nach Hause genommen. Marc meldet sich. Es gibt dann noch eine kleine Ergänzung. Ja, immer eine Woche. Nee, dieses Jahr waren wir nicht da. Wir haben es nicht geschafft und zwar beide Termine konnten wir nicht wahrnehmen. Weder den Christopher Street Day noch das andere Event, was immer eine Woche vorher stattfindet, nämlich das schwul-lesbische Straßenfest. Ja, am Neuendorfplatz. In der Nähe vom Neulendorfplatz ist das, ja, das ist also eine Straße, mein Gott, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Aber ja, da waren wir letztes Jahr und das war auch eine Mördersause. Mhm. Und das ist dann eben nicht ganz so voll. Ja. Ja, also da kann man dann wirklich noch mal ein bisschen treten. Aber da können wir ja schon mal auf die nächsten Events hinweisen, denn am 17. August findet wieder Rave the Planet statt in Berlin. Rave the Planet. Die Love Parade und am 31. August der Zug der Liebe. Kommt alles genau. Noch. Ne? Es darf getanzt werden. Alles im 2-Wochen-Rhythmus in Berlin, in der City. So ist das. Ja, wirklich, wirklich mega. Und passend dazu habe ich ja, ihr kennt es ja, mein Regenbogen-T-Shirt. Und das kann ich natürlich an so einem Tag besonders gern tragen. Das ist ganz cool. Ich überlege gerade, was habe ich noch erlebt? Ich war wieder viel essen. Auch sehr schön. Auch immer ein Tipp wert in Berlin. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr auf Indisch steht, Indisch essen. Sehr. Das Teja am Anton-Sefko-Platz. Ziemlich östlich. Ich wüsste nicht mal, wo der Anton-Sefko-Platz ist. Das weißt du nicht. Der Anton-Sefko-Platz ist in der Nähe vom S-Bahnhof Storkower Straße bzw. S-Bahnhof Landsberger Allee. Da in der Ecke kannst du dich orientieren. Ist da nicht dieses große Kaufhaus? Dieses ja, das alte Kaufhaus. Es gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ja, also ich weiß, früher war es der Kaufhof, ne? Aber ich weiß gar nicht, was mittlerweile da drin ist oder ob das leer steht. Das kann ich ist es im Osten? Ja, natürlich. Das ist auf jeden Fall. Ah, sorry, ich habe es verwechselt mit dem Saviniplatz gerade. Und ich meinte nämlich das, wo die Klavierfirma Bechstein drin ist. Mhm. Ja, und das Witzige dabei war, ich war mit zwei Freunden dort essen und als ich zurückgefahren bin, saß in der Straßenbahn noch eine andere Freundin und dann war, nachdem ich da schon völlig satt und mit Cocktails voll war, habe ich dann noch einen Cocktail trinken müssen, aber es war ganz nett. Und an der Stelle liebe Grüße an Axel, weil der hört ja auch fleißig unseren Podcast. Und den Rest von diesem Abend gibt es in der Zeitung zu lesen. Oder bei OnlyFans. Ich wollte gerade sagen, in welchem Bereich denn in der Zeitung? Der Stefan, noch den dritten Cocktail hinterhergeschüttet. Der Mann macht's richtig, denn er weiß, halb besoffen ist rausgeschmissen mit Geld. Genau. Mach ja keine halben Sachen, ne? So ist es. Ja, Leute, wie sieht's denn aus? Wir schleppen ja schon die letzten Folgen, die letzten 20 Folgen, gefühlt ein Thema hinter uns her. Und bevor Marc ganz traurig wird, wenn wir gar nicht mehr dazu kommen, wie wär's denn jetzt damit? Ja, du darfst nicht immer nur teasern, du musst auch sagen, worum es geht. Ja, das weißt du doch. Ja, es geht doch scheiße, ist doch scheißegal, ob ich das weiß. Ach, ich glaube, Stefan nicht. Wollte dir nur die Chance geben, zu intervenieren und zu sagen, er muss lernen, zum Punkt zu kommen. Und okay. Dann machen wir es lieber so, dass Stefan sagt, worum es geht und du sagst, ich will nichts davon hören. Genau, so machen wir es. So ist es. Der aufmerksame Hörer hat es ja letzte Folge schon mitgekriegt. Da haben wir es ja auch Folge schon mal davor. Und die Folge davor. Genau. 5 Minuten später. Nein. Genau, jetzt wird es nämlich kriminell. Hier steht nämlich was von Killen. Das Thema E-Mail ist Marc sehr wichtig und passt ja auch zur aktuellen Zeit, wenn wir feiern ja 40 Jahre E-Mail in Deutschland. Ist das so? Aber Marc sagt, das reicht dann aber auch mit 40 Jahren E-Mail, oder? Ganz genau. Das ist eine Unterhaltungsform, die hoffentlich die nächsten Jahre nicht überleben wird. Also nach meinem bescheidenen Dafürhalten und viele Leute da draußen geben mir recht, also ich habe da ein bisschen was drüber gelesen, haben mich dazu gebracht, einfach mal die Frage zu stellen, wer killt denn eigentlich nur endlich die E-Mail? Schauen wir uns die E-Mail doch einfach mal an. Also wir müssen jetzt ja keinen geschichtlichen Abriss machen, sondern einfach nur, wo stehen wir E-Mail-technisch eigentlich? Und ist das noch ein zeitgemäßes Medium? Natürlich, es wird noch relativ viel benutzt, aber wofür überhaupt? Ganz kurzer Zwischeneinwurf. Wir sind ja gerade in der Phase... Ja, das dachte ich mir, deswegen habe ich... Wir sind ja in der Phase der Ablösung der Briefpost erstmal. Das heißt, das nächste Medium, was jetzt Standard wird, wird die E-Mail sein. Und dann können wir anfangen, die E-Mail abzulösen. Du unterschlägst an der Stelle natürlich, dass wir das Fax auch schon symbolisch verbrannt haben. Ist es schon so? Ja. Also wie war das in Bayern, habe ich neulich gelesen. Haben jetzt die Hälfte aller Behörden schon kein Fax mehr? Die Hälfte aller Behörden. Das ist ja schon mal ein Anfang. Man stelle sich vor, ein Fax ist nach wie vor ein rechtsgültiges Dokument. Nichts ist leichter zu fälschen als ein Fax, aber das nur am Rande. Wir wollten über die E-Mail sprechen. Mhm. Also die E-Mail, der Siegeszug, klar, worauf will ich es mal runterbrechen? Also die E-Mail ist aus verschiedenen Gründen heutzutage fragwürdig. Nämlich zum einen, die weite Verbreitung hat viele böse Buben auf den Plan gerufen und das führt dazu, dass mittlerweile, und jetzt muss ich mal hier in meine Unterlagen gucken, dass nur noch 20% der weltweit versendeten E-Mails enthalten überhaupt irgendwelche relevanten Informationen. 80% des weltweiten E-Mail-Aufkommens, und die Tendenz ist steigend, enthält nur Quatsch. Also Spams, Scams, Leute schicken dir E-Mails mit einem Link darin, da sollst du dann draufklicken und zack, ist deine Identität geklaut. Oder es werden dir dubiose Angebote gemacht, die Leute versuchen dir das Geld aus der Tasche zu ziehen oder dich anderweitig irgendwie über den Leisten zu zerren. Und das verdanken wir alles der E-Mail, weil einfach auch die Techniker und die Institutionen, also der Gesetzgeber auch, es nicht geschafft haben, sich auf neue Standards zu einigen, um das technisch ein bisschen weiter voranzubringen. Das wäre mein nächster Punkt. Die E-Mail selber ist, wie gesagt, technisch ziemlich veraltet. Also in seiner ursprünglichen Form ist das ein reines Textmedium. Dann sind findige Entwickler gekommen, findige Firmen, und haben gesagt, ja, wir werden die E-Mail einfach ein bisschen aufwerten. Und zwar kann man jetzt auch Anhänge mit verschicken. Ja, da kann ich mal eine PDF reinpacken, da kann ich mal ein Bild reinsetzen. Ich kann sogar das typografisch aufwerten. Also ich kann verschiedene Schriften verwenden, ich kann Farben verwenden etc. Und dann hört es aber auch schon auf, weil die Art und Weise, wie man das macht, wie man eine E-Mail gestaltet oder gestalten muss sozusagen, das geht immer nur nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Denn wenn ich jetzt da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Technologien verwende, die Anzeigeprogramme für diese E-Mail nicht beherrschen, dann ist das dann natürlich auch Quatsch. Also ich schreibe eine E-Mail und sage, ich will hier rote Schrift, und dann blinkt da drin irgendwas, dann haue ich da noch tausende Bilder rein. Aber ich weiß gar nicht, welches Anzeigeprogramm, welches E-Mail-Betrachtungsprogramm der Gegenüber, also der Empfänger, tatsächlich verwendet. Ja. Und da kann ich mich nicht drauf verlassen, dass der das wirklich alles so sehen kann, wie ich mir das gedacht habe. Deswegen gibt es einen kleinen gemeinsamen Nenner, und die Technologie, die man dafür verwendet, ist mittlerweile locker 30 Jahre aber alt. Das Problem können wir von den Webbrowsern. Aber das klingt, als wenn es da ein Problem gibt. Gibt es. Das sehe ich aber nicht so, weil es gibt die HTML-Mail, und ganz ehrlich, die ganzen Empfänger, die E-Mails bekommen, sind ja so modern, dass sie genau damit gut umgehen können. Nein, das ist Quatsch. Der kommt aber an. Du kannst nicht voraussetzen, dass dein Empfänger tatsächlich ein E-Mail-Programm verwendet, das sämtliches HTML in dieser E-Mail anzeigen kann und auch in der Art und Weise, wie du es intendiert hast. Richtig, es darf nämlich auch nur ein begrenzter Umfang von HTML genutzt werden, und der ja aus der 30 Jahre alt ist. Der aus Sicherheitsgründen, ne? Ist zum Beispiel so Bilder aus Fremdquellen und so einbinden, so eine Sachen ist jetzt viel zu technisch, sowas funktioniert alles gar nicht. Und offenbar hast du dich in den letzten Zeit mal damit auseinandersetzen müssen, eine HTML-Mail zu erzeugen. Wahrscheinlich wirst du deswegen an diese Grenzen gestoßen sein. Ganz ehrlich, ich finde ist kein neues Problem. Wenn ich eine berufliche Mail schreibe, ich mache die immer in Reintextformat, weil ich finde, dieses ganze Buntgemache, Listen rein, Schriftgrößen ändern, sorgt in meinen Augen eher dazu, dass die E-Mail noch unklarer wird. Wenn du aber die Mittel begrenzt, dann werden Leute, kommen dann viel eher auf den Punkt und drücken sich deutlicher aus. Das ist ein Trugschluss. Also ja, das ist alles richtig, also, wenn ich eine Mail kriege mit Prosa, wo wirklich irgendwie ein 200 Zeichen Textblock runtergeschrieben ist, dann sage ich, tut mir leid, bist du nicht in der Lage, eine Liste zu schreiben? Weil das, was in der Mail meist ist, sind irgendwelche Aufzählungen von Dingen, sei es Anforderungen für irgendwas, ne, oder Next Steps oder sowas. Und da finde ich, also in jede E-Mail gehört einfach eine kurze, knappe Liste von dem, worum es geht. Aber das ist ja ein generelles Kommunikationsproblem dann. Ganz genau. Und ich wollte dir nur insofern widersprechen, als ein einfacher Text ist nicht so attraktiv für den Lesenden, als wenn ich tatsächlich da Typografisches ein bisschen aufwerte, also eine vernünftige Schrift verwende. Also Standard-E-Mail ist ja, wie gesagt, reines Text, und reiner Text wird immer mit dikten gleichen Buchstaben verwendet. Also du hast Monospace? Nee. Schrift. Also in meinem Mailprogramm wird kein Monospace-Schrift benutzt, wie also ich weiß ja. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit, das ist der Ursprung von der E-Mail, also wenn du von einer reiner Text-E-Mail sprichst. Aber okay, ja. Das wäre geil, wenn es so ist, weil damit lässt sich eine E-Mail noch gezielter gestalten. Dann kannst du nämlich mit Leerzeichen arbeiten, um auch vielleicht saubere, gerade Listen zu machen. Also das ist leider nicht der Fall, dass da proportional. Ja, aber es ist nicht attraktiv für den Lesenden. Ich weiß nicht, ob das attraktiv ist, wenn es bunt im Comic ist, mit roten Unterstreichungen. Nein. Das Optimum liegt nämlich irgendwo dazwischen. Ich meine, wir haben doch alle schon mal eine Zeitschrift aufgeschlagen oder eine Zeitung. Und das sind Jahrzehnte alte, gewachsene, erfolgreich erprobte Mechanismen, die man dort verwendet. dass man Überschriften zum Beispiel irgendwie vielleicht in etwas größeren Schrift darstellt, dass Absätze irgendwie ein bisschen voneinander getrennt werden, dass man Listen einfügen kann, dass man vielleicht eine Tabelle hat etc. und so weiter. Und mit einer reinen Text-E-Mail kannst du sowas einfach nicht darstellen. Und das heißt, dass die zu übertragende Information einfach nicht so attraktiv beim Empfänger ankommt. Ja, dann kommt es wahrscheinlich wirklich auf den Anwendungsfall an. Stefan? Also ich möchte mal einhaken und das vielleicht ein bisschen klarer machen. Vielleicht können wir ja mal erzählen, wie wir E-Mails privat und auf Firmenebene nutzen, weil das ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied. Ne? Also bei mir ist es zum Beispiel so, mein E-Mail-Programm zu Hause ist so eingestellt, dass standardmäßig immer nur die nur Textvariante angezeigt wird und auch generiert wird. Wenn natürlich eine E-Mail ankommt und das passiert, wo die Textvariante nicht ausgefüllt ist oder drin steht, schalten Sie auf die HTML-Ansicht, da muss man natürlich vorsichtig sein. Also da sind natürlich die Programme unterschiedlich von den Sicherheitsvorkehrungen. Ne? Ihr habt es gesagt, Bilder werden automatisch nicht immer angezeigt. Kennt man ja in Firmen vom klassischen Outlook, dass bestimmte Anhänge blockiert werden und so. Wie ist es mit Bildern? Also das muss man ja beachten. Und ich weiß nicht, also Marc hatte ja gesagt, dass 80% der E-Mails quasi Müll sind, ne, in Anführungszeichen. Mhm. Aber wenn man dann mal überlegt, was für gültige E-Mails ankommen, ne, also da reden wir von Verträgen, von Rechnungen, Bestellbestätigung, Zustellbenachrichtigung kennt man, Newsletter, persönliche Kommunikation. Das sind so aus meiner Sicht die Bereiche, die es halt betrifft. Und am Tag werden, das muss man sich auch mal vorstellen, über 360 Milliarden E-Mails verschickt. 360 Milliarden. Genau. Und kann man dann sagen, dass eine E-Mail auf einem absteigenden Ast ist? Ja. Warte, dann machen wir mach Anwendungsfälle und dann kann ja jeder von euch mal sagen, wie er diesen Anwendungsfall zum Beispiel anders besetzt. Also ich nehme mal die berufliche E-Mail, weil die hat für mich wirklich einen sehr hohen Stellenwert, weil sie erstmal dokumentarischen Charakter hat. Ne, weil ich weiß, lange Mailverläufe sind ätzend, aber das kommt immer auf die Leute an, mit denen man sich schreibt. Wenn man gut und klar zum Punkt kommt, dann sind so Mailverläufe auch nicht 100 Kilometer lang. Und da ist für mich die E-Mail unersetzbar. Und da auch die Reintext-E-Mail. Ne, also im beruflichen Umfeld. Ich hasse es, wenn ich Informationen per Chat bekomme, dann vielleicht von derselben Person per Mail, dann vielleicht auch noch am Telefon und dann vielleicht noch per irgendeinem anderen Messenger, finde ich blöd. Wenn es was Relevantes ist, dann soll derjenige sich die Arbeit machen, das in einen Kontext, in einen Text zusammenzufassen und zu schicken. Ja, also du willst natürlich auf das Beispiel hinaus, ich schicke dir eine Mail und schreibe dir dann per Chat, ich habe dir eine Mail geschrieben. Ich meine das beruflich nicht. Ich meine sowas, dass ich per Mail einen Auftrag bekomme, mich darum kümmere und dann kommt per Chat rein. Ach so, und dann beachte mal bitte noch das und das. Das zerkloppt, meine komplette, für mich auch, alles an einem Ort zu haben, weil ich bin nachher der Mensch, der sich aus 10 Quellen zusammensuchen muss. Und ich hasse die Situation, wenn jemand sagt, ich hatte dir doch die und die Information geschickt, kannst du das noch machen? Und ich frage dann, wo hast du mir das geschickt? Weil ich eine E-Mail habe, weil ich ein Ticketsystem habe, weil ich einen Anruf hatte, ich habe das auf irgendeinem Zettel stehen. Also ich persönlich finde, dass E-Mail natürlich für mich auch ein gutes Archiv ist, wenn es wichtige Informationen sind, weil zum Beispiel das, was René gesagt hat, dieses Chat, da kommt es ja immer drauf an, wie gut das Chat-System ist und was für ein Paket vielleicht man hat, weil dort werden ja in der Regel auch Nachrichten nach einer gewissen Zeit automatisch gelöscht. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Wenn je nachdem, was einem wichtig ist, wo seine Prioritäten liegen. Und da höre ich halt raus, dass bei Marc die Prioritäten ganz woanders liegen wahrscheinlich. Oder Marc? Ich meine, wozu oder wann nutzt du aktuell noch E-Mails? Eigentlich gar nicht. Also, wir waren im beruflichen Umfeld. Ja. Ich beobachte bei uns in der Firma immer wieder, dass Informationen empfangen und weitergeleitet werden per E-Mail. Das ist Datenmüll, der da produziert wird. Aber warum? Brauchst du die Information nicht? Darum geht's nicht. Es geht darum, dass jemand eine E-Mail empfängt mit der Information und dann leitet er sie weiter. Und dann ist diese Information an zwei Stellen vorhanden, wo man sie auch zentral an einer Stelle hätte ablegen können und dann sagen können, pass auf, hier ist irgendwie ein Link dazu oder wenn jetzt tatsächlich irgendwie ein Kollege braucht, dann gibt es da andere Möglichkeiten, ihm das zu geben. Man kann also zwei Rechner direkt miteinander verbinden. Viele, also die modernen Systeme bilden das durchaus ab, dass ich einfach sagen kann, ich nehme diese Datei und lege sie dann quasi irgendwie auf den anderen Rechner. Bupp, ist sie da. Dann muss ich die nicht per E-Mail verschicken. Das zum einen, ja. Und gerade in Anbetracht der Tatsache, dass eine E-Mail ja standardmäßig erstmal aufgehoben wird, obwohl das auch alles eine Konfigurationsgeschichte ist. Das heißt, ich kann die E-Mail als altes Medium jetzt mal unterstellt, kann ich so einstellen, dass eben nach einer beliebigen Zeit irgendwie die Sachen gelöscht werden. Auf der anderen Seite könnte ich eben auch so ein Chat-Medium wie Skype oder Slack, um es mal genannt zu haben, kann ich eben auch so konfigurieren, dass eben das nicht automatisch gelöscht wird. Bei uns auf der Arbeit läuft das intern tatsächlich so, dass wir hauptsächlich per Slack miteinander kommunizieren. Das hat eine Weile gedauert, aber die E-Mail hat da überhaupt gar keine Relevanz mehr. Aber welche Sachen macht über Slack? Weil Informationen zu sammeln und auszutauschen, für mich ist Chat-System für mich eine Vollkatastrophe. Ich habe manchmal Gespräche mit Projektmanagern, mit denen ich mehrere Projekte mache, wo er dann sagt, ich habe es im Chat geschrieben und dann suche ich durch den Chat durch, wo diese Information ist, weil natürlich wir auch Themenwechsel haben. Also ein Chat ist für mich immer nur eine Information, die nicht relevant ist. Nur sowas kann über den Chat laufen. Nein, absolut nicht. Dem muss ich vehement widersprechen. Das ist eine Kulturfrage, glaube ich. Das ist eine Kulturfrage. Das ist eine Frage, wie du deinen Chat organisierst. Du musst ja nicht einen Chat haben, irgendwie mit allen Personen, sondern du hast natürlich auch verschiedene Chaträume, die du aufmachst. Und gegebenenfalls führst du einfach einen 1-zu-1-Chat mit der entsprechenden. Ja, und das ist eine Katastrophe, ein 1-zu-1-Chat, weil da hast du dann wechselnde Themen. Also ich möchte nach keiner Information mehr suchen müssen. Ich möchte 2024 keine Information suchen müssen. Jo. Ich hatte, ich bin mit meinem System so zufrieden, ich hatte tatsächlich vor einiger Zeit den Fall, da ging es darum, dass ein Rechtsgebaren einer Firma aufkam, die Vorwürfe aufbaute, die tatsächlich sich auf eine Sache vor über 10 Jahren bezogen. Und da Dinge in den Raum stellte. Das Ding ist, mein Dokumentationssystem, und das ist nicht E-Mail gewesen in dem Fall, sondern tatsächlich ein Ticketsystem, wo ich alle Informationen zu einem Thema habe, auch die Kommunikation, das ist so gut aufgestellt, dass ich sagen konnte, hier, an dem und dem Datum habt ihr das und das gesagt und ich habe das und das gesagt und jetzt sagt mir mal bitte, wo das ist, was ihr behauptet. Da war komplett Stille gewesen. Und das wäre mit Chat, wäre das für mich undenkbar. Also aus 10 verschiedenen Quellen Informationen zusammenzuholen, undenkbar. Aber nochmal eine Rückfrage oder vielleicht eine Ergänzung. Also zu Marc nochmal. Klar, auch die Chat-Systeme, das kann man wirklich so konfigurieren, aber es ist eine Preisfrage. Es kommt auf die Pakete drauf an. Ne? Weil zum Beispiel die Variante, die wir haben, die löscht halt nach einer gewissen Zeit die Nachrichten. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ne? Und wir reden hier von einem beruflichen Umfeld, das darf da keine Rolle spielen. Da gebe ich Marc auch recht, ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Ob das was kostet. Ja, aber aber das passt doch aber zu deinem Argument, René. Wenn Slack zum Beispiel nicht unser System ist, um sozusagen das dafür zu nutzen, dass Nachrichten lange aufbewahrt werden, dann ist es doch überhaupt keine Frage. Das ist für mich auch ausgeschlossen, dass es das ist, aber das mit den Chaträumen, das stimmt schon. Also wir haben auch Chaträume für bestimmte Projekte, wo dann aber flüchtige Informationen ausgetauscht werden. Ne? Genau. Wo gesagt wird, ey, wie sieht's denn aus? Wie ist denn der aktuelle Stand oder so? Aber Dinge, die notwendig sind, also Vereinbarungen oder Sachen, die dokumentiert werden müssen, die können nicht in einem Chat laufen. Absolut. Das ist absolut richtig. Dafür gibt es dann wieder andere Möglichkeiten. Aber die E-Mail ist dafür, nach meinem Dafürhalten, auch nicht geeignet, sondern da nimmt man dann eher sowas wie ein Wiki. Das absolut. So ein Online-Lexikon. Genau, Confluence. Also ist ja die Frage eigentlich richtig, Chat oder E-Mail. Ne? Und da bin ich... Es hat momentan den Anschein. Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass die E-Mail in der derzeitigen Form einfach nicht mehr tragbar ist. Ich habe da noch 2, 3 Argumente, eigentlich nur ein wichtiges, das werde ich gleich bringen. Aber so etwas wie diese Chat-Systeme, die momentan am Start sind, sind nur eine mögliche Variante. Ja. Man kann auch in andere Richtungen denken. Ich könnte mir auch so etwas vorstellen wie E-Mail 2.0. wo man einfach viele alte Zöpfe abschneidet und die Sache irgendwie deutlich sicherer auch macht. Und wo auch sichergestellt ist, dass nicht Hinz und Kunz dir eine E-Mail schicken kann, obwohl der überhaupt nicht in meinen Kontakten steht. Okay, da gebe ich dir recht, da ist nicht viel passiert. Ganz kurz nochmal zur E-Mail-Sicherheit, weil da passieren ja aktuell auch Dinge. Ne? Für die, die es noch nicht wussten, mit etwas technischem Wissen ist es überhaupt kein Problem, eine E-Mail zu schreiben, die augenscheinlich von, ich habe immer gerne das Beispiel genommen, angelamerkel@bundestag.de kommen. Ne? Also ja. das ist eine Zeile Programmiercode und in 90% der Fällen geht so eine E-Mail tatsächlich auch bis zu einem Empfänger durch. Und da sind aber aktuell tatsächlich Sicherheitsmechanismen im Gang. Also da müssen an Server jetzt Einstellungen vorgenommen werden, die nochmal zusätzlich absichern, dass dieser Server berechtigt ist, in dem und dem Namen eine E-Mail zu schicken. Genau. Also da läuft aktuell was. Das wollte ich nur sagen. Ein aber, erster Schritt. Genau. Ne, aber oder das ein weiterer ist, Schritt, sagen wir mal. Das ist natürlich auch der Knackpunkt, den Marc halt auch anspricht. Es ist ein offener Standard und es gibt es ja schon lange, man kann ja auch E-Mails verschlüsseln und so weiter, ne? Das sind halt Zusätze, die brauchen ein bisschen Aufwand und das ist für den Normal-User halt nicht machbar, ne? Marc? Ja, doch, ist es schon, es hat sich nur nicht durchgesetzt. So eine Sachen wie standardmäßige Verschlüsselung, standardmäßige Authentifizierung, was die beiden Hauptpfeiler werden. Aber sollen. Warum hat sich so ein Schlüssel nicht durchgesetzt, kann ich dir sagen, weil es einfach viel zu kompliziert ist. Wir reden von der Sache, dass ich sicherstelle, dass Stefan ist, wenn er mir eine Mail schickt. Ne? Das ist so ein System, genau. Wie funktioniert es genau, Stefan? Du hast meinen Schlüssel, ich habe deinen Schlüssel und der wird dann automatisch beim Versand der Mail mit angehangen und dann... Ein öffentlicher Schlüssel und ein privater Schlüssel. Genau. Und es ist auch völlig unnötig bei der Kommunikation zwischen uns beiden. Ne? Das heißt, also diese, nee, ehrlich mal, wozu brauche ich denn bei einem... Nein, das Problem besteht nur darin, dass diese Mechanismen einfach nicht standardmäßig angeschaltet sind, sondern es sind alles nur Optionen und die Menschen sind nun mal sehr träge und sehr faul und die sagen, ja, es funktioniert doch auch so. Und ich persönlich bin nicht wichtig genug, als dass ich jetzt diese Technologie einsetzen müsste. Wer sollte schon zu mir kommt, meine Identität klauen oder mir das Konto leer räumen. Dazu müssten sie mich erstmal finden unter, was weiß ich, 9 Milliarden. Aber um so eine Sache kümmert sich ja der Markt. Nicht der Markt, sondern der Markt. Und der Markt hat offensichtlich gesagt, ja, ist ja toll, dass es sowas gibt, aber wir bauen das in unser Mailprogramm jetzt nicht mit ein als Standard. Also, ja, mein Totschlagargument ist an der Stelle eigentlich, dass dieses Also Stefan hat es schon gesagt, irgendwie pro Tag 300 Milliarden E-Mails. Das ist nicht nur wahnsinnig viel Datenmüll, was dabei anfällt. Viel davon soll oder wird irgendwo zwischengespeichert. Keine Ahnung, wer das macht. Vielleicht, selbst wenn nicht, auf jeden Fall verbraucht es unglaublich viel Energie und runtergebrochen eben auch Geld. Diese ganzen Milliarden von Spam-E-Mails, also E-Mails ohne sinnvollen Inhalt. Für den Empfänger. Das muss man sich. Und das geht ja immer weiter, es wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger. Also die E-Mail ist jetzt nicht an einem Kipppunkt angelangt, wo es dann irgendwie heißt, oh, es wird jetzt weniger. Sondern die bösen Buben merken seit Jahrzehnten, ach, das ist ein bewährtes Konzept. Und wenn ich nur weiter mit der Gießkanne Millionen Mails jeden Tag verschicke, wird irgendein Vollidiot schon dabei sein, der sagt, oh, da klicke ich einfach mal rauf auf den Link in der E-Mail. Ja, deswegen machen die ja ordentlich Gewinne und ordentlich Geld, sonst würde es sich ja nicht lohnen. Ja, und das machen sie auf unsere Kosten und wie gesagt in doppelter Hinsicht. Nicht nur, dass es uns stört und dass sie uns über ein License ziehen, sondern wir bezahlen das eben auch dann die ganzen Ressourcen. Das sorgt dafür, dass die Strompreise hoch sind etc. Also nochmal die Zahl 360 Milliarden Mails, ne? Mehr als 360 Milliarden Mails. Und vielleicht auch ganz interessant, ich habe eine repräsentative Umfrage gefunden vom Meinungsinstitut Siveri, für den Verband der Internetwirtschaft. Und da könnt ihr ja mal raten, wie viel Prozent täglich beruflich und wie viel Prozent privat täglich die E-Mail nutzen. Und was mit Spam? Achso, nee, Nutzen. Ist bei Nutzen egal. Reden wir ja von Absenden. Geht um E-Mail. Also ich würde sagen 90% beruflich. Nee, Drittel. Zwei Drittel. Okay. Nutzen es beruflich. Also, ich kriege im privaten Umfeld deutlich mehr E-Mails als im beruflichen. Im beruflichen ist es tatsächlich nur mal so, guck mal, hier ist dein Gehaltsnachweis und hier ist dein Urlaubantrag bestätigt oder hier ist eine neue Datenschutzschulung oder sowas in der Richtung. Ja. Oder pass auf, irgendwie, da kommt jetzt morgen jemand ins Büro, der Strom wird abgestellt, sowas wird per E-Mail zugestellt. Aber im privaten Bereich, das hatte Stefan schon so wunderbar zusammengefasst, Verträge, die du neu abschließt, ja, oder eben auch Rechnungen etc. und so weiter. Das ist im privaten Umfeld, das ist deutlich mehr. Aber als Empfänger, nicht als Sender. Ja. Weil ich glaube, als Sender ist die private E-Mail nach meinem Gefühl völlig irrelevant. Also ich weiß, ich kenne niemanden, dem ich eine E-Mail schreibe. Bei den Leuten, denen ich was schreibe, tue ich das per Kurznachricht, also WhatsApp. Ja. Weil bin ich bei dir. WhatsApp ist nämlich knapp dahinter in der Statistik, ne? Aber hier wird öfter noch der Grund genannt, eben der Vergleich offene Standards zu sozialen Netzwerken, die halt geschlossene Standards haben. Das heißt, das ist ein geschlossener Nutzerkreis. Da hatte Marc vorhin schon irgendwas angesprochen in die Richtung. Das ist noch der Unterschied und deswegen scheint die E-Mail so populär zu sein nach wie vor. Ich sag dir, warum die E-Mail ist doch ehrlich gesagt nur populär bei den Leuten, die dich behumsen wollen. Und die was verkaufen wollen. Also ja. Newsletter, da kann ich euch schon mal den Tipp geben. Auch das ist in Deutschland mittlerweile richtig gut geregelt. Jede nach wie vor ein Marketing. Jede E-Mail, genau, Marketing ist es. Genau. Jede E-Mail muss diesen Abmelde-Link haben und der muss auch funktionieren. Und ich habe das tatsächlich mal gemacht, habe mich mal hingesetzt, bin durch meine Inbox gegangen, habe aber auch viele Mails gefunden, wo ich gesagt habe, da will ich gar nicht abmelden. Da will ich schon ab und zu mal reingucken. Ja, aber ich habe mich, glaube ich, wirklich von 50-70% meiner E-Mail Newsletter entledigt. Ja. Und ich habe heute zum Beispiel meinen Stromzählerstand meinem Anbieter im Internet übermittelt und kurz danach habe ich eine Mail gekriegt. Vielen Dank für den Strom. Und da bist ja, aber genau. Stefan, das finde ich zum Beispiel, ich wollte es einbringen schon, dieses Thema Quittierung, also für mich ist die E-Mail, ich benutze das im beruflichen Umfeld bei den Systemen, die ich entwickle, auch als Quittierungsmethode. Dass wenn, du hattest das Thema Urlaubsanträge gesagt, Marc, wenn jemand einen Urlaubsantrag zum Beispiel einreicht, dann bekommt er eine Quittung und andere bekommen eine Benachrichtigung, um dann eventuell Dinge zu tun, die sie tun müssen. Und dafür finde ich E-Mail super und deswegen, da bin ich voll bei der Reintext-Mail. Das muss einfach nur ein paar Kilobyte sein, der Betreff reicht ja manchmal schon aus, ist das Thema durch. Also ich würde das E-Mail-Thema gar nicht so hoch aufhängen, von wegen Fotos rein, Urlaubsbericht an die Familie schicken. Das ist so, ist das so ein bisschen wie Clickbaiting. Ne? Ich nehme lieber ein paar drastische Wörter und sage, die E-Mail ist tot, Ausrufezeichen, vielleicht noch ein Ausrufezeichen, einfach um ein bisschen für das Thema zu sensibilisieren, damit man sich einfach mal Gedanken darüber macht, muss man das in den nächsten 20, 30 Jahren so weitermachen oder ist es nicht Zeit für ein Umdenken? Dass es nicht von heute auf morgen geht, ist mir auch klar und die E-Mail ist ja auch mächtig genug und sie macht auch sehr viele sinnvolle Sachen, aber eben nicht nur. Hm. Wir müssen uns irgendetwas einfallen lassen, um diese schlimmen Sachen da irgendwie zu... Du brauchst ja nur in deinen Spam-Ordner reingucken und dann siehst du Dinge, die du ja sonst nicht siehst, dass E-Mail tatsächlich mittlerweile zu 90% nur noch aus Unsinn besteht. Weil jetzt, wie Stefan schon gesagt hat, so unaufwendig ist. Und wenn Stefan sich vielleicht erinnert, wir hatten in der gemeinsamen Firma, hatte ich ein Projekt, da ging es um E-Mail-Versand. Und da waren schon die Sicherheitsmechanismen so hoch, dass Server, sowohl sendende Server als auch empfangende Server, prüfen, wie viele E-Mails gehen da auf einen Schlag raus. Ne? Hm. Auch da war ich mal auf der dunklen Seite der Macht, findest du halt Methoden, sowas zu umgehen. Und das ist dieses ständige Wettrüsten. Ich kann es ja kurz leaken, weil es lange her ist und gar nicht mehr läuft. Das Mail-Katapult, was ich damals entwickelt habe, was wirklich dann eben so aufgebaut war, dass du gesagt hast, diese Ladung an Mails alle 10 Minuten. Ne? Mhm. Und ich glaube, letztendlich dreht sich E-Mail wirklich hauptsächlich nur noch um Spam. Ja, leider ja, genau. Und in dem Sinne hast du recht, Marc, da ist die E-Mail tatsächlich ziemlich tot. Ja, schön wär's. Also mal schauen, ne? Vielleicht in 1-2 Jahren oder vielleicht auch länger reden wir vielleicht nochmal in einer Podcast-Folge über Innovation bei E-Mails oder vielleicht einem alternativen Dienst, der die E-Mail oder der das Potenzial hat, die E-Mail abzulösen. Genau darum geht mir das, genau, eine Alternative zu finden. Momentan stürzten sich alle auf diese Chat-Programme, WhatsApp, Skype, Slack, die auch eine Menge können, aber wo ich auch finde, das ist noch nicht ausentwickelt. Also es kann die E-Mail noch nicht hundertprozentig. Ich habe ein gutes Vergleichsding, Stefan, Videotext. Für mich ist, die E-Mail soll bleiben, wie sie ist, simplifiziert. Und ich glaube, mit dem Videotext ist das vergleichbar. Da gibt es ja auch Methoden mit Fotos, 256 Farben, keine Ahnung was, Animationen. Ist das ernst zu nehmen? Bist du für so einen Videotext? Hallo, Videotext hat sich doch weiterentwickelt. Es gibt verschiedene Level, wo genau so eine Sachen funktionieren. Du kannst Grafiken aber einbinden, ist es, mehr Farben. Ist das wirklich der Videotext? Ist das dein Videotext? Mein Videotext ist das nicht. weil das ist Internet, ne? Internet, also es gibt ja bessere Dinge, aber ich finde, manchmal muss man Sachen gar nicht dahin zerren, sondern sie bei dem lassen, wo sie sind und versuchen dann lieber in dieser einfachen Verwendung einen guten Anwendungs- oder Nutzungsfall zu finden. Genau, also ich glaube, wenn man, also ein schönes Beispiel, wenn man Videotext und E-Mail vergleicht, ne? Also klar sind ja beide 40 Jahre alt und so weiter, passt ja, aber der Videotext wird natürlich immer weniger Nutzern zur Verfügung gestellt, weil natürlich die Art des Fernsehens sich verändert, aber die E-Mail wird auch immer mehr in den Hintergrund gerückt durch alternative Dienste. Richtig. Aber kommt halt immer auf den Bereich drauf an, ne? Also kann man schon so ein bisschen ähnlich sehen. Aber eine, weißt du, so eine Information von mir jetzt irgendwo anders hinzuschicken, da gibt es einfach, da ist Chat, also da ist WhatsApp halt keine Alternative, ne? Also zumindest für die Beispiele, was du sagtest, Verträge. Ja, das, wobei es gibt ja WhatsApp Business, wo man mit Firmen kommunizieren kann, aber im beruflichen Umfeld würde ich nie irgendwie mit dem Kunden WhatsApp austauschen oder so. Ist tatsächlich komplett im Kommen, ne? Gerade beim Bereich Recruiting. Ja. Ganz viele Unternehmen machen jetzt diese WhatsApp-Gruppen auf. Hm. Also da bin ich auch noch nicht ganz angekommen, weil ich glaube, ich brauche da diese Trennung auch, weil für mich ist WhatsApp wirklich privat. Da will ich nur mit meinen, also es ist auch wie so ein privater Raum für mich. Genau. Ich finde schon komisch, wenn ich mich mit einer Tischlerei, die beruflich hier irgendwas reparieren muss bei uns, auseinandersetze per WhatsApp. Finde ich komisch. Da habe ich das Gefühl, die dringt in meinen privaten Raum ein. Ja, ich mache das zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine Telefonnummer von einer Firma in meine Kontakte speichere und ich sehe die dann, dass sie plötzlich in WhatsApp auftaucht, dann blockiere ich die. Weil ich finde, die gehören da nicht rein. Das ist zum Beispiel die Autowerkstatt. Da finde ich, da brauche ich mit WhatsApp kommunizieren. Da rufe ich an, wenn was ist. Die sollen nicht sehen, dass, ja? dass du den Fernsehturm so vergötterst. Nee, das kann man ja steuern. Ja. Aber das ist auch wieder so ein Ding, dann musst du echt zum Social Media Manager werden, weil du dann anfängst, okay, wenn ich jetzt hier meinen Status poste, muss ich einstellen, dass es nur mein enger Kreis sehen darf. Das ist mir alles viel zu kompliziert. Und das ist genau der Punkt, René. Genau den Punkt haben wir doch gerade bei der E-Mail auch genannt. Das ist viel zu kompliziert, das alles so abzusichern. Und es gibt so viele Leute, die gar nicht wissen, dass man das so steuern kann. Ne? Das siehst du nämlich, wenn dich jemand hinzufügt und du siehst sofort alles, du siehst Status, dann weißt du, der hat es entweder nicht richtig eingestellt oder einfach bewusst so gemacht. Und das ist ja dasselbe Thema, Sicherheit. Und wenn ich dann mit Firmen kommuniziere, warum sollen die plötzlich meinen Status sehen? Da muss ich doch für sorgen, dass es nicht der Fall ist. Musst du das? Ja, finde ich schon. Warum? Ja, weil ich selbst entscheiden will, wer meinen Status sehen soll. Ja, da musst du ganz schön viel entscheiden. Weil ich habe natürlich auch, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere, habe ich auch mit Leuten zu tun, die nicht zu meinem privaten Umfeld gehören. Mhm. Mit denen möchte ich natürlich auch kommunizieren und da ist WhatsApp wirklich manchmal gut. Aber trotzdem ist das für mich so eine kleine innerliche Hürde, da meine Handynummer rauszugeben, weil es doch schon was Privates irgendwie auch ist. Ja, da müsste das schon so sein, ne? Also ich habe jetzt hier die Crossed Fingers gezeigt. Ja, okay, aber ich denke, das soll für das Thema, denke ich, erstmal reichen. Und ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Also ich finde das Thema auch spannend. Ihr könnt uns ja gerne mal eure Erfahrungen oder euer Nutzungsverhalten zum Thema E-Mail schreiben. Warte, sehr gerne. Zum Abschluss. Genau. Zum Abschluss. Jeder geht jetzt nochmal ganz kurz in sein privates Mailfach und sagt, wie viele E-Mails er heute bekommen hat. Heute? Oh. Auch die gelöschten? Oh, ich habe gerade eine neue E-Mail. Eine neue Nachricht. Ja, alle. Das passt alle doch. Mails. Mein DHL-Paket. Und jeder liest die letzte E-Mail. Oh, warte mal, der König von aus dem Kongo hat mich angeschrieben. So eine E-Mail sieht man gar nicht mehr. Ne? Also warte mal, heute. Heute habe ich bekommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 E-Mails bisher. Aha. Und das ist jetzt alles kein Spam. Und das ist alles kein Spam, genau. Spam gucke ich mal für heute. Spam habe ich heute gar keinen bekommen. Nicht im Spam-Ordner. Mhm. Es gibt ja auch Mails, die abgefangen werden. Da muss man dazu sagen, da wird wahrscheinlich Unmengen, die wir gar nicht wahrnehmen, die nicht mal in den Spam-Ordner reinkommen. Ja. Ja, also ich habe heute ungefähr 40 Spams gekriegt. Kriege jeden Tag so ungefähr 40, 50. Und normale Nachrichten war bisher eine. Echt? Okay. Ich habe 4 Spam jetzt heute bekommen. Und normale Nachrichten 5. Und wie viel? Warte mal, ich habe 1, 2, 3. Naja, ich habe so 4, 5 Newsletter bekommen. Oder was man halt dann zum Beispiel von nebenan.de kriegt man einmal am Tag eine E-Mail, Zusammenfassung, tägliche Zusammenfassung oder so. Ne? Wenn man will. Genau. Wenn man will. Aber das finde ich ja gut. Da kann man ja auch immer gut steuern, ob man das dann noch sehen will oder nicht. Das lasse ich mir erst schicken. Oh, hier will jemand was kaufen. Warte mal. Nein. René, fokussier dich. Ja, richtig. Fokus, bitte. Ne? Aber spannend. Also, ja, absolut. Könnt ihr mit. Machen wir zu den Sack. Richtig, machen wir die Tür mal zu. Wir bleiben für euch am Ball. Nächstes Thema wird sein: Kaufhäuser sind tot. Ausrufezeichen. Ui. Lafayette hat ja gerade erst geschlossen vor 5 Tagen an der Friedrichstraße. Und mit viel Glück zieht da die Bibliothek, die Berliner Stadtbibliothek ein. Mit viel Glück. Das aber ich cool. glaube, das liebe Geld wird uns da wieder ein Strich durch die Rechnung. Ja. Es würde einfach viel zu teuer werden, das umzubauen in einem Bibliothek. Aber ein anderes schade, Thema. Schade, anderes schade. Thema, genau. Ja. Kaufhäuser. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch ein etwas größeres. Ich glaube, das können wir jetzt der Kürze der Zeit nicht machen. Ich würde viel lieber noch eine Runde spielen, weil ich weiß, der Stefan hat etwas für uns vorbereitet. Oh, da weiß der Näher noch gar nichts von. Aber Überraschung. Ja, okay. Jetzt konnte ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Noch eine Sache, die ich mich heute nicht vorbereiten konnte. Wir haben ja lange nicht mehr gespielt und ich dachte mir, dann brauchen wir das mal wieder. Und die Idee ist total simpel. Es geht nämlich darum, unser Berlin-Wissen allgemein, was wissen wir über Berlin, kundzutun oder was haben wir persönlich damit schon erlebt in Berlin? Also mal gucken, ich bin gespannt und man kann das einfach mal heute anfangen. Das ist ganz simpel. Und zwar nenne ich euch einen Buchstaben im Alphabet und ihr sagt mir einfach, welches ist. Was verbindet ihr damit mit Berlin? Gibt es einen Ort? Gibt es irgendein Event? Irgendeine Straße, die den Leuten vielleicht auch allgemein bekannt ist? Und ich glaube, wir machen es nicht so kompliziert. Wir fangen einfach mit, wir machen heute mal die ersten 3 Buchstaben, oder? Dann gucken wir mal. Ja. Ganz spontan. Und das ist Tolle, weil ihr kennt ja das Spiel nicht. Ich habe mich ja schon so ein bisschen damit beschäftigt. Jetzt kommen mal sehen, wie die fiesen Buchstaben Q und X und sowas. Genau. Fangen wir mal mit A an. Was gibt es in Berlin? Also, mit A gibt es hier nichts. Also mir fällt sofort was ein, wozu ich aber gar keinen wirklichen Bezug habe, was aber voll zu Berlin gehört, und zwar die AWUS. Ah, ja, sehr gut. Die hatte ich gar nicht. Die AWUS, was ich geil an der AWUS finde, weswegen sie mir natürlich einfällt, ist, dass es eine Rennstrecke ist, die durch Berlin gehen soll oder durch Berlin gegangen war, die Automobile, Verkehrs- und Übungsstraße. Und ich muss jetzt Wikipedia nebenbei aufmachen, weil ich weiß natürlich jetzt keine Details. Ich weiß nicht, ob die wirklich genommen wurde. Sie ist in der Ecke hier Funkturm und so, ne? Wo das große Raumschiff auch ist. Und ich glaube, was man, wenn man an die AWUS denkt, als Bild im Kopf hat, ist diese eine Tribüne, die in die Jahre gekommene, Sie ist nicht mehr in die Jahre gekommen, sondern ein Investor hat sich da vor wenigen Jahren gefunden und der hat das Ding komplett umgebaut. Also ja, die ist modernisiert worden. Die Tribüne ist noch da, aus denkmalschutzrechtlichen Gründen sieht die auch noch genauso aus von der Straße her, aber es ist tatsächlich eine komplette Umnutzung da jetzt passiert, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau und mir tut der Betreiber da auch ein bisschen leid, weil es ist nicht wirklich gut zu erreichen und der Formfaktor, weil es eben so in die Länge gezogen ist, macht die Nutzung, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber ich gucke mir das immer ganz gerne alle paar Monate mal an, was daraus geworden ist. Dann kurz 2 Fakten. Also 1926 und in den 30er Jahren darauf, aber 1926 ist dort der große Preis von Deutschland gefahren. Und in den 30er... In der Formel 1. Genau, und in den 30er Jahren war es halt regelmäßig eine Rennstrecke. Und seit 1940 ist die AWUS oder dieser Teil an den Berliner Ring angeschlossen und für den Verkehr, für den Autoverkehr freigegeben. Gute Info. Das müssten ja eigentlich AWUS heißen, weil du hast doch gerade Übungsstrecke gesagt. Das stimmt allerdings, ja. Da siehst du mal... Ist wahrscheinlich international besser, dann AWUS zu sagen. warum auch immer Übungsstraße, ne? Aber okay, wir wollen gar nicht so tief darauf eingehen. Das ist mein A. Ja. Marc, was hast du für ein A? Ich sag doch, mit A gibt's nichts. Echt? Soll ich was sagen? Dann mach mal. Ja. Jetzt werdet ihr sagen, natürlich. Alexanderplatz. Ja, logisch. Hallo. Ja. Das ist ein Platz. Wie konnte man, ja, ist ja egal. Aber das ist ja einer, konnte man den eigentlich einer meiner Lieblingsplätze. Aber ich muss ehrlich sagen, im Moment überhaupt nicht mehr schön. Verkommt immer mehr durch die blöden Baustellen. Aber trotzdem durch den Fernsehturm natürlich ein geiler Platz, kann man schöne Fotos machen und auch aus Touristensicht sehr. Wie konnten wir den Alex vergessen? Ein hässliches Stück. Nein, Berlin. Der Alex ist Ost-Berlin. Das Zentrum Ost-Berlin. Das macht doch nichts. Ja. Es gibt ja noch mehr mit A, wenn man länger drüber nachdenkt. Und das fiel mir auch schwer. Je länger man drüber nachdenkt, zum Beispiel Adlon. Ist auch ein Stück Berlin. Absolut, ja. Berlin. Mit dem Adlon verbinde ich mal so gar nichts. Nein, zu dem. Weil dafür bin ich zu geizig. Aber Adlon auch ein Stück Berliner Geschichte, denn das Adlon, ich glaube, es wurde ja komplett zerstört, war am Todesstreifen, also am Brandenburger Tor, im Todesstreifennähe. Ja, also, ja. Aber ich glaube nicht mittendrin. Und das Adlon wurde unter der Auflage, dort einen Adlon wieder hinzubauen, wurde dieses Grundstück, glaube ich, den ursprünglichen Besitzern zurückgeschenkt. Ja. Und Marc, als Tipp, wenn du mit dem Adlon wieder mehr verbinden willst, da gibt es ja ein schönes Café. Und da habe ich schon von vielen gehört, setzt euch mal da rein, das geht. Da kann man schön eine Tasse Kaffee trinken. Entschuldigung, ich trinke keinen Kaffee. Ja, dann tut es mir leid, dann kannst du auch nicht hin. Dann vielleicht ein Whisky-Soda, ich trinke keine Soda. Und dann vielleicht nochmal ein TV-Tipp an der Stelle gleich. Und zwar hatten wir den in der letzten Sendung Geheimnisvolle Orte. Und da war das Adlon in einer Folge auch Thema gewesen. Da kann man sich die Infos, die ich gerade so ganz grob angerissen habe, nochmal tiefer gehen. Und es gibt ja auch hier diesen Mehrteiler, ne, von den Öffentlich-Rechtlichen zum Thema Adlon. Da gab es doch mal vor ein paar Jahren so einen Film. Ja, ich glaube ja, ich glaube auch. Na? Also gut, kann man nochmal gucken. Zweiter Buchstabe. Aber okay. Ja, was kommt nach A? Ach, wir gehen wirklich so durch. Hey. Ja, bei machen wir B, jetzt einfach mal ganz gut. Da hinten. Ist es dann natürlich die Bratpfanne. Was? Bratpfanne? Die Bratpfanne? Die Bratpfanne. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Genau. Die Bratpfanne ist eine Currywurstbude auf der Steglitzer Schlossstraße, der Verkaufsstraße mit der meisten Kaufkraft. Ja, da kriegt man also wirklich alles, teilweise mehr als auf dem Kudamm. Mhm. Und und die Bratpfanne, die gibt es dort schon seit ewigen Zeiten, ist alt eingesessen. Es gibt mittlerweile auch zwei weitere Filialen. Ich weiß von einer in Spandau und eine noch in ein bisschen weiter südlich in Steglitz. Aber die Bratpfanne, das ist Curry 36 kennt so jeder und Bratpfanne ist, ich weiß nicht, sowas wie so ein Vorläufer, aber auf jeden Fall. Ja, ich bin da eben aufgewachsen und für mich ist das ein Stück Berlin. Wir müssen da mal ein bisschen genauer sein, weil eigentlich heißt es ja zur Bratpfanne. Ja. Also ich kenne es nicht, habe es jetzt nur gerade mal. Oh, dann ich auch. Aber ist es okay? Dann korrigiere ich, dann ist es der Bierpinsel. Wir sind ja da nicht. Ja, da ist er gleich in der Ecke geblieben, genau, der Bierpinsel nicht weit weg von der Bratpfanne. Naja, weil ich genau da aufgewachsen bin, in der Schildhornstraße hauptsächlich. Okay. Danke. Und die Schildhornstraße, die verbindet quasi das Autobahnstückchen von der Schlangenbader Straße. Oh, zum anderen Autostraßenstückchen hier Joachim-Tiburtius-Brücke, was die Verlängerung von der Philanderstraße ist. Und an dieser Brücke steht dann eben der Bierpinsel und guckt die Schildhornstraße und die Schlossstraße. Du droppst hier ein Ding nach dem nächsten. Insider. Schlangenbader Straße ist natürlich auch ein mega Highlight, aber das hebe ich mir für S auf. Oh ja. Übrigens, weil du sagst, so Bratpfanne, ich habe mal geguckt, ich kenne ganz in der Nähe Currywolf. Da bin ich dann immer. Was denn? Du guckst komisch. Ist nicht so toll? Findest du nicht cool? Wir sind ja gleich bei C, René. In der Nähe? Auch am Bierpinsel in der Unterführung, also da unter der Brücke. Ach, um Gottes Willen. So eine Currybude. Ja, nee, also es tut mir sehr leid, liebe Leute von Currywolf, aber der Bratpfanne oder zur Bratpfanne könnt ihr das Wasser nicht reichen. Ja gut, das mag sein. Aber dann weißt du Bescheid, gucke ich mir beim nächsten Mal an. Das ist auf der anderen Straßenseite, sehe ich gerade. Mhm. Ja, in der Kieler Straße. Es gab interessanterweise schräg gegenüber von zur Bratpfanne noch eine weitere Currybude, die hieß dann Kieler Eck. Und zwar genau an der Ecke, wo das Reichelt steht. Und das Kieler Eck haben sie dann irgendwann zugemacht und wir haben uns immer gefragt, oh, also wir haben uns sowieso gefragt, wieso stehen da zwei Currybuden nebeneinander, die machen sich da mördermäßig Konkurrenz. Und irgendwann hieß es dann, ja, Kieler Eck kommt weg und wir so, aha, die Bratpfanne hat gewonnen. Und dann mussten wir erfahren, er ist alles eine Familie. Mhm. Da gab es gar keine Konkurrenz. Eine Kette. Gut, mein B. Ja. Mein B ist natürlich das Brandenburger Tor. Brauchen wir ja nichts weiter dazu zu sagen, brauchen wir auch niemandem erklären, was das ist. Das ist mein B. Da kann ich schon mal ankündigen, kleine Insider-Infos, das Brandenburger Tor wird in den nächsten Jahren möglicherweise jahrelang verdeckt werden. Oh nein, ey. Weil natürlich die S-Bahn-Verbindung vom Hauptbahnhof zum Potsdamer Platz ja bald gebaut wird. Und die Pläne sehen vor, dass dort jahrelang Baustelle sein wird. Gucken wir mal. Dauert noch ein bisschen. Ja, brauchen wir wohl ein alternatives B. Aber so lange wie das Brandenburger Tor noch gibt. Also, mein B. Warte, ich will nur einen Fakt noch zum B schnell zum Brandenburger Tor. Nummer eins, zu DDR-Zeiten war das Brandenburger Tor natürlich, obwohl es auf DDR-Gelände stand oder auf Ostberliner Gelände, nicht zugänglich. Trotzdem wurden da offizielle Feierlichkeiten abgehalten. Und damit man nicht in den Westen gucken kann, wurde hinter dem Brandenburger Tor ein Vorhang runtergelassen, der die Sicht durch die Säulen in den Westen nicht zugelassen hat. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wir sind immer noch ganz sauer auf Napoleon, der vom Brandenburger Tor die Quadriga gestohlen hat und nach Paris sogar verschleppt hat und sie wurde dann irgendwann gefunden und steht natürlich jetzt wieder an ihren angestammten Platz. Ah ja, da haben wir wieder das Thema Frankreich. Genau. So, ja, so Stefan, ein B. Und wenn wir bei B sind, dann darf natürlich eins zum Warte Schluss mal, Stefans fehlen. B. Das ist nicht Stefans B? Stefans B erstmal. Ist natürlich Berliner Kindl. Berliner Fernsehturm. Ja, Bier auf jeden Fall. Ne? Also Bierfestival gab es ja mal. Es gibt aktuell noch kleinere Bierfestivals. Ich freue mich schon auf D, der Fernsehturm. Und auf F, Fernsehturm. Ein Fernsehturm, genau. Zwei Fernsehturm. Ja, dein B, dein B. Ja. Bärenzwinger ist natürlich in Berlin ein Thema. Wo ist er? Burger und Bürgeramt. Bürgeramt natürlich. Bürgeramt in Friedrichshain. Also ja, also jetzt nicht zum also Essen natürlich auch, aber die klassischen Bürgerämter ist ja auch ein Thema in Berlin. Bürgeramt, meinst du? Vorsprache. Meinst du Bürgeramt oder Burgeramt? Beides meine ich. Kenne ich beides. Ja. Welches ist jetzt dein Haupt-B? Was? Welches dein Haupt-B ist? Mein Haupt-B? Berliner Weißer. Burger. Burger ist für dich Berlin? Burger haben mit Berlin so überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Bratwurst eher. Aber René hat ja schon mein Brandenburger Tor genannt. Das hatte ich nämlich auch auf der Liste. Dann nehme ich Bratwurst ist natürlich auch gut. Das hat ja und zu Berlin gehört natürlich auch mit B die Berlinale, die ja jedes Jahr stattfindet. Ja, okay. Da kann man einen Punkt drauf geben. Moment. Bing. Dankeschön. So, kommen wir zu C. Ganz schnell noch zu C. Gott. Was haben wir denn da? So, jeder von uns sagt Currywurst. Auf jeden Fall. Ach, wird mit C geschrieben? Ich habe die ganze Zeit so überlegt, oh, ich kenne nichts mehr. So geht es mir nämlich auch. Ich buchstabiere mal im Currywurst. K, Ö, K, R, ja. Currywurst. Ja, C natürlich wie Clubs. Also Berlin und Clubs ist ja wohl. Und Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie, sehr gut. Steht da gar nicht auf meiner Liste. Sehr gut. Hast du gut gegoogelt? Auch dazu ein kleiner Fakt, der Checkpoint Charlie, an dem ja nach historischen Aussagen fast ein weiterer Weltkrieg gestartet wurde, als da amerikanische Panzer und russische Panzer aufführen und sich gegenseitig ihre Rohre ins Gesicht gehalten haben. Schwanzvergleich. Wobei wir ja mal gehört haben, wir haben uns ja mal von jemandem die Geschichte auch erzählen lassen, der einen der Grenztürme, die es am Potsdamer Platz noch gibt, betreut. Und der hat ja gesagt, alles ein bisschen heiß gekocht gewesen. Die Situation war weitaus entspannter. Ich würde trotzdem bei diesem Narrativ bleiben, dass am Checkpoint Charlie fast ein weiterer Krieg vom Zaun gebrochen wurde. Und nur durch entspannte Gemüter jeder seiner Wege gegangen ist und die Geschichte so gelaufen ist, wie wir sie kennen. Ja. Für mich gibt es noch ein C, ganz klar. Ja. Citaro. Was ist das? Das ist der Mercedes-Kombi. Genau. Als Nahverkehrsfan, genau. Das sind nämlich die großen Schlenkis, die gelben Busse, die seit ein paar Jahren durch die Stadt fahren hier. Das sind nämlich Citaro-Busse. Und wer es draußen noch nicht wusste, Steffen ist ein wahnsinniger ÖPNV-Fan. Absolut. Irgendwann machen wir mal eine Folge im Bus. Haben wir ja auch schon gemacht. Haben wir doch schon erledigt. Also du machst demnächst auf jeden Fall mal eine Folge unter Bus. Oh je. Na gut. Nein, ich habe noch ein C gefunden. Ja, und zwar im Berliner Tiergarten steht ein Turm. Der ist weithin sichtbar, unweit der schwangeren Aussicht. Der Glockenturm. Genau. Mit und das Glockenturm auf Französisch Carillon. Carillon. Mit C. Das ist tatsächlich ein Carillon, ein bespielbares Glockenspiel. Das heißt im Französischen Carillon. Mensch, so viel Franzosenbezug heute am Anfang und jetzt am Ende auch. Für die, die es googeln wollen, Carillon wird natürlich mit Doppel-L geschrieben. Carillon? Wie Cremaillon? Richtig. Ja, cool. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das habe ich schon mal auf Bildern gesehen. Den sieht man, wenn man auf den Tiergarten zuläuft, sieht man den automatisch auch. Hm? Ja, ja, ja, ja. Sieht, genau. Sieht ein bisschen aus für dich, Stefan, wie der Müggelturm. Ja, nur in kleiner und... Nur völlig anders. Nee, von der Form her sieht er schon so unspektakulär zylinderförmig. Dich. Kleiner Turm. Aber man kann unten drunter stehen und wenn man so auf Foto-Challenges steht, so Symmetrie und so, kann man von unten drunter stehen, sehr schöne Bilder machen. Ja, ja, ja. Hm. Das stimmt. Ja, habt ihr noch ein C? Ansonsten sind wir durch. Das war ein schönes Spiel. Ja, das freut mich. Ey, und dann wird der wirklich D, E und F, wird der deine Fernsehturm geschickt. Der Fernsehturm, Fernsehturm. Und Fernsehturm. Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Gut. Sind wir gut. Hat mir gefallen. Ja, danke fürs Mitmachen. Und ja, wir haben jetzt hier knapp eine Stunde zehn. Wir müssen unbedingt die Filmtipps machen, weil ich schleppe hier schon seit Jahren Dinge mit mir mit. Ja, komm, dann machen wir. Gut. Jeder haut noch einen Film- oder Serientipp raus. Ich hau mal gleich zwei hintereinander raus, halt auch kurz. Ja. Und zwar sind das beides Dokus, die auf YouTube zu finden sind. Die eine Doku heißt SMS-Betrüger und RTL Extra Spezial. Wenn ihr danach googelt in YouTube oder wie auch immer man das nennen mag, solltet ihr eine Doku finden, die das Thema Mama, ich habe mein Handy verloren und habe jetzt eine neue Handynummer aufklärt. Ja. Sehr interessante Hintergründe. Ist, glaube ich, fast eine Stunde die Doku. Und die zweite Doku, die EM-Cops, leider jetzt auch schon ein bisschen veraltet. Die EM ist ja nun schon eine Weile vorbei, von Spiegel TV. Aber auch super interessant, wie was so polizeitechnisch auf der EM oder während der EM abging. Mhm. Ist, glaube ich, auch eine Stunde. Super Doku, kann ich beide Da waren ja empfehlen. europaweit Polizisten aus ganz Europa im Einsatz. Das stimmt, ja. Marc, deine Film- und Serientipps? Keine. Keine? Dann würde ich schon stehen. Ich empfehle euch, bei dem schönen Wetter rauszugehen, gerne auch in Kleingartenanlagen und dort Sommerfeste mitzumachen oder euch mit den netten Leuten dort zu unterhalten. Ja. Oder aber, wenn euch irgendwie langweilig ist, bewegt euch ein bisschen und geht mal ins Tanzstudio im Süden, lernt mal einen neuen Tanz. Und da haben wir diese Folge auch mal vom Fernseher rum. Genau. So, das warte, ist okay, ich will trotzdem für Marc kurz einspringen, wenn Marc etwas empfohlen hätte, was er jetzt nicht getan hat, dann wäre es auf YouTube gewesen, Montana Black, und zwar die Kofferersteigerung. unbedingt angucken. Montana Black hat einmal, ich glaube April letztes Jahr und dann vor kurzem Koffer jeweils im Wert von 15.000 bis 20.000 Euro ersteigert, die er dann auf YouTube sichtbar entpackt. Ist ein bisschen lang, aber sehr unterhaltsam. Kann man nebenbei laufen lassen. Wäre was gewesen, Stefan, statt der Dashcams? Ja, na, mal gucken. Beim nächsten Mal muss ich mich halt nochmal ändern. Ich kenn's ja jetzt schon. Oh. Ah, gut, schade. Ich habe noch einen Tipp, allerdings nur vom Hörensagen. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Was ich gelesen habe, ist eher, aber Berlin Nobody, vielleicht sagt euch das was, ist nämlich ein brandaktueller Kinofilm, ein Drama und deswegen Berlin Nobody, weil es in Berlin spielt und deswegen wollte ich es mal als Tipp hier verbreiten. Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, der ist nach einer Buchvorlage entstanden. Mehr dazu, wir können das verlinken, den Wikipedia-Eintrag, da könnt ihr euch das durchlesen, aber wer in Film gerne Berlin sieht, vielleicht dann der richtige Tipp. Gut, gibt natürlich auch tausend andere Filme wie die Bourne-Identität und Pipapo, in denen man Berlin sehen kann. Genau, aber das ist ein ganz aktueller Film. Nicht zuletzt auch hier, wie heißt der, wo die so bunt angemalt? High Alarm am Müggelturm oder so. Ja, oder sowas, genau. Auch immer gerne sehen. wird nicht besser. Gut, na, ist kein Witz. Es gibt wirklich den Film, ne? Ja, ja. High Alarm am Begriff. Ja. Ja. Wahrscheinlich mit Sven Martinek und im Freilichtkino Friedrichshagen kannst du den gucken. Und die echten Apropos Fans Freilichtkino, kommen da. Ja, sag mal erst. Ja, und die echten Fans kommen dann auch mit so Hai-Mütze. Und ja. Finnen. Mit künstlichen Rückenflossen. Die ja, so wie eine genau. Finne auf ihrem Kopf. Ja. Mit Stolz tragen. Die Finne stolz tragen, ja. Nee, ich ja. habe die letzten zwei Wochen tatsächlich zwei Kinoabende mit supported. Oh. Freilichtkinoabende. Ja, war, da war auch eins Drama, war jetzt nicht so dolle Filme, zwar aktuell, aber war ganz cool. Also unter freiem Himmel Kino gucken hat schon was. Ja? Ja, war sehr cool. Kann man ja noch machen, solange es hell ist abends. Oder sommerlich. Ja. Kostet halt alles nur Geld, ne? GEMA-Gebühren, Lizenzgebühren für Filme und so. Das ist es. Na? Kriegst du ja nichts mehr geschenkt heutzutage. Nein, ist auch nicht mehr. Na? Nee, das ist nicht richtig. Finde ich auch nicht richtig. Nee, nichts davon. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Höhepunkt dieser heutigen Podcast-Folge. Der letzte Höhepunkt. Ja, ein kleiner das kommt noch. Das ist der vorletzte. Das ist ja, für genau. euch, die ihr den Podcast am Montag hört, das ist der letzte Höhepunkt für euch diese Woche. Oh, war das schon ein Witz, René? Nee. Na gut. Dann drücken wir mal ein Auge zu, weil jetzt kommt das Witzbattle und der Marc fängt wie immer an. Witzbattle. Runde 1. Hermann trinkt schon seit Stunden an der Theke in seiner Kneipe ein Bier nach dem anderen. An seiner Seite sitzt ein Gast und eröffnet soeben eine Flasche Selters. Hermann wird von einigen Spritzern dieses frischen Wassers getroffen, woraufhin sich der andere Gast wortreich entschuldigt. Das ist nicht so schlimm, meint Hermann. Ich habe ja nichts davon im Mund gekriegt. Mhm. Ein Zollbeamter entspricht ungefähr 2,54 Zentimeter Beamten. Ja. Oh, sehr gut. Sehr gut. Pass auf, ein beliebter Kinderwitz, das haben wir früher wahrscheinlich immer so erzählt. In einem Haus wohnten drei Leute. Keiner, niemand und blöd. An einem Tag klaute keiner dem Blöd eine Uhr. Blöd ging daraufhin zur Polizei und sagte, keiner hat meine Uhr geklaut und niemand hat's gesehen. Der Polizist antwortet, sind Sie blöd? Ja, woher wissen Sie das? Ich denke, ich kenne den keiner mehr im Kopf gespuckt und niemand hat's gesehen. Hm? Ja. Okay, aber offenbar war es ja einem fetten Applaus wert, wie ich gerade gehört habe. Ja, aber ja. richtig. Na, den Marc. Runde 2. Wieder zurück in die Kneipe. Ein Typ an der Bar holt ein Foto aus seinem Portemonnaie und zeigt es seinem Nebenmann. Hier, schau mal, ein Foto von meiner Frau. Das ist doch mal eine Schönheit, oder? Der Nebenmann guckt sich das Foto an, nimmt einen Schluck Bier und sagt dann, also wenn Sie das für schön halten, dann sollten Sie mal meine Freundin treffen. Ihre Freundin? Ist sie auch so atemberaubend schön? Nee, aber Augenärztin. Ja, okay. Sehr gut. In Bewerbungsgesprächssituation, warum verlangen Sie so ein hohes Gehalt, wenn Sie fast keine Erfahrung in dem Bereich haben? Na, der Job ist eben um ein Vielfaches härter, wenn man nicht weiß, was man tut. Oh Mann, herrlich, herrlich. Gut, dann mache ich mal weiter. Ja, bitte. Spielt ein Mann mit seinem Hund Schach. Da kommt ein Spaziergänger vorbei und sagt, boah, Sie haben aber einen klugen Hund. Hä, warum? Fragt der Mann. Der verliert doch andauernd. Ja, den hatten wir schon. Mhm. Aber gefällt mir, geht in Ordnung. Gut, Marc, okay. Jetzt einen, den wir noch nicht hatten. Okay, sehr gerne. Runde 3. Wieder in der Kneipe. Ein Mann sagt an der Bar zum Barkeeper, groß, kalt und randvoll mit Wodka. Da ist ein Gast neben ihm, der schaut ihn verdutzt an und sagt, Sie kennen meine Frau? Groß, kalt, voll mit Wodka. Weiß Bescheid. Gut, ich habe jetzt mal den strategischen Einsatz vom Schwäbischen im beruflichen Umfeld. Ui. Ein Beispielsatz nur, ja. Ha Schäfle, weißt du, wirst sicher lachen. Ich habe noch Kloes Katastrophle angerichtet. Was ist der? Ja, muss. Der war schon zu Ende. Der Witz ist, der Mitarbeiter hat seinem Chef in Schwäbisch gesagt, dass er eine Katastrophe angerichtet hat. Und im Schwäbischen klingt das einfach niedlich. Netter. Niedlich. Im Schwäbischen klingt doch alles niedlich. Genau. Ja, ich fand's gut. Okay. Fritzchen macht in der Wohnung seiner Oma eine große Vase kaputt. Und die Oma ruft schockiert: Die Vase ist aus dem 17. Jahrhundert. Daraufhin sagt Fritzchen erleichtert: Ach, Oma, ein Glück. Ich dachte schon, die wäre neu. Ich habe noch einen für euch. Bonus. Ja, gerne. Runde. Zur Überraschung aller Zuhörenden befinden wir uns im Kontext meines nächsten Witzes in der Kneipe. Bruno kommt angesäuselt aus eben dieser Kneipe und sieht seinen Nachbarn mit einem Teleskop auf dem Balkon stehen. Bruno schaut in den Nachthimmel und plötzlich leuchtet eine Sternschnuppe auf. Donnerwetter, sagt er zu seinem Nachbar. Das war aber ein Meisterschuss. Max freut sich über seinen eigenen Witz. Aber ja, Mensch, denn sonst? Gut, ich hab's auch noch einen. Hausarrest für Erwachsene. Ihr Paket kommt zwischen 8 und 18 Uhr. Mhm. Sehr gut. Fragt der Lehrer die Klasse: Stellt euch vor, dass ihr 4 Knöpfe in der Hosentasche habt und 2 fallen raus. Was habt ihr dann in der Hosentasche? Da meldet sich eine Schülerin und sagt: Ein Loch. Ja. 6 Sätzen. Richtig. Das Lehrkuh. Ich habe noch eine. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch ein Quote. Ja, gerne. Quote, die Weisheit des Tages von René. Oh, da habe ich 2 von. Bitte schön, René. Dann meine Weisheit des Tages ist: Zorn ist der Wind, der das Licht der Vernunft ausbläst. Oh, der hat was. Meine Weisheit des Tages lautet: Autoposing kostet hierzulande 80 bis 100 Euro. Damit ist das sinnlose Herumfahren mit seinem Kraftfahrzeug gemeint. Das ist ja der Fakt der Woche. Ja. Dann habe ich noch die Farbe der Woche. Die ist diese Woche grün. Okay, dann kommt noch eine Weisheit. Die kommt von unserem lieben Sido. Und die lautet: Ha, ha, ha, halt dein Maul. Okay, gut. Damit würde ich sagen... Damit können wir schließen. Genau, das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Dann würde ich sagen, Folge 144 ist im Kasten. René, wir wünschen dir einen wunderschönen Urlaub in Frankreich. Merci beaucoup. In der Stadt euch, der Liebe in Paris. Genau. Und euch da draußen noch eine schöne Restwoche. Genau. Und wir hören uns wieder gesund und munter in 2 Wochen. So au revoir. Ist das. Au revoir heißt auf Wiedersehen. Taxi. Und hier sind die Outtakes. 1, 2, 3 on the trois. Hallo, machen wir einen Podcast auf Französisch? Ich habe neulich gesehen, irgendwie, wenn es auf, wie Franzosen auf Deutsch, wenn man es aufs Deutsch übersetzen würde. Und da sagte eine irgendwie irgendwas mit 40 und dann sagte sie auch 20, 10, 23, naja, wisst ihr es. Genau, ne? Ja, 20, 4, 19. Kann man sie aber super merken, finde ich einfach. Also ist doch, da sind ist die doch Franzosen alle schon vorbildlich. Quatsch mit Soße. Ja, nett von dir. Nett ist scheiße. Der kleine Bruder von Scheiße. Gut, dann sind wir ja schon warm. Ja, also das Wichtigste habe ich jetzt eigentlich schon erzählt. Dann geht's los, oder? Folge 144, ist es richtig? Ja. Ja. Ja? Ich brauche mich gar nicht mehr vorbereiten, machst du ja alles für mich. Nee, das machen wir schon seit 150 Folgen so, dass wir uns für dich vorbereiten. Oh, mein Kabel ist so kurz. Die Geschichte seines Lebens. Sein Kabel ist leider zu kurz. Richtig. Ja, fließt trotzdem. Die Pipeline fließt trotzdem Strom durch. Also von daher, scheiß drauf. Ja. Kann die Kamera laufen. Er ist immer noch Linksträger. Oh, hat man das gesehen? Oh, ich habe Hosenstall offen. Warte mal, entschuldige. Man hat es gerochen. Aber ich bin schon mal froh, dass er eine Hose anhat. Das muss man ja auch machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, hätte ich jetzt vorneweg Homeoffice gehabt, würdest du mich jetzt ohne Hose sehen. Jungs. Ja. Fangt einfach die Folge ab. Da hätte ich wahrscheinlich das Mikrofon umgeschlagen. Herzlich willkommen. Nochmal? Nee, Stefan, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Okay. Wie guckst denn du? So, guck doch mal normal. Für die, die es nicht sehen, die Rede ist von Marc, nicht von mir. Diesmal nicht. Ja. Warum verlangen Sie so ein hohes Gehalt, wenn Sie fast keine Erfahrung in dem Bereich haben? Na, der Job ist eben um ein Vielfaches härter, wenn man nicht weiß, was man tut. Ja. Na toll. Ach, René, war schön mit dir. Ja, René, du musst ihm nochmal erzählen. Du warst kurz weg. Wir haben die Pointe nicht verstanden. Das Publikum hat ihn gehört. Müsst ihr euch den im Podcast anhören. Viel Spaß dabei. Also müssen wir mal kurz lachen, Marc. Oh Mann, herrlich. Gut, dann mache ich mal weiter. Ja, bitte. Stefan, du machst dich voll zum Affen. Messerlor, warum geht das nicht auf Französisch? Ein Gedicht, diese Begrüßung. Stopp. Merci beaucoup. Ist eigentlich nur eine. Ich wollte nur gucken, wie dumm ihr seid da. Wenn ihr das immer vorliest. Nein, ich wollte nur gucken, wie dumm ihr seid. Nein. Hau das in die Outtakes. Das ist jetzt in den Outtakes. Ich wollte nur mal gucken, wie ich dumm ihr seid. Stefan, ich muss beichten, ich habe die Aufnahme schon gestoppt, als du gesagt hast: Hallo und herzlich willkommen. So, ich stoppe jetzt. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Ich stoppe auch. In 2 Wochen.